Der Vergangenen. Der Vergangenen. Der Vergangenen. Der Vergangenen. Der Vergangenen. Der Vergangenen. Take him out.

Namen nur ein einziges Interesse, ob ihr lebt oder für dieses Milliard mich durch die Tanz zu sehen. Yeah.